Ich hab das Wort noch nicht gesagt. Das eine Wort, das alles zwischen dir und mir zerstört. Und meine Angst vor diesem Schritt ist auch die Angst, ich habe nichts mehr zu geben. Dort hängt am Haken noch mein Hut. Was hält mich nur davor, dass ich ihn nehm und einfach geh? Ist es nur Liebe oder Angst, dass ich nicht wag zu gehen aus deinem Leben? Noch bin ich hier, noch ist das Tuch nicht zerrissen am Tisch zwischen dir und mir. Ist es nur Liebe oder Angst, dass ich nicht wag zu gehen aus deinem Leben? Na, na, na. Ich hab den Fuß noch in der Tür und frage mich, ob ich vielleicht am Ende doch noch bleib. Kann sein, es fehlt mir nur ein Wort, dass du mir sagst, ich brauch dich und dein Leben. Noch bin ich hier, noch ist das Tuch nicht zerrissen am Tisch zwischen dir und mir. Kann sein, es fehlt mir nur ein Wort, dass du mir sagst, ich brauch dich und dein Leben. Ich brauch